Omata satt, liebe Freunde und Lichtgestalten, Lichtmitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Heute sind wir zum dritten Mal zusammengekommen für unseren schönen Podcast Humoralpathologie. Wir haben immer noch eine E-Mail-Adresse, an der ihr uns schreiben könnt. Wenn ihr Ideen habt, wie wir unsere Sendung besser machen können, ist humoralpathologie@gmail.com. Okay. Wir sind Roger. Ja, Henning, und ich kann mit mehr Tieren reden als nur mit Lassie und Flipper. Und Henrik. Und Tim, auch bekannt als Barbora, der Elfenbeauftragte. Genau, also Tim hat seinen Ursprungsnamen behalten. Ja, ja. Ich meine auch, Barashabi. Ich habe meinen vergessen. Ja, ich habe meinen auch vergessen. Aber also wer noch einen will, das Angebot steht weiterhin, uns einfach eine E-Mail schreiben und wir schicken euch euren Ursprungsnamen kostenlos hinzu. Und das kostet weniger als bei Kristallnetz, sondern hier crayonschule.de, weil da kostet das nämlich 20 Euro, nicht wahr? Ja. 40 sogar. 40? Waren 40 Euro. Na, immerhin. Und unser ist genauso authentisch. Richtig. Unserer ist auch original gechannelt. Ja. Und für 0 Energieausgleich. Genau. Energieausgleich 0 Euro. Und wir haben, nachdem unser letzter Podcast so Dimensionen angenommen hat, 2 Stunden wollen wir euch diesmal nicht zumuten. Darum haben wir es ein bisschen reduziert diesmal. Wir haben diesmal nur ein Hauptthema und machen dann ein paar kleinere aktuelle Sachen. Es ist ein neues Elixier rausgekommen, woraus wir ein bisschen berichten werden. Yay! Ja. Wir haben es noch nicht in Händen gehalten. Wir mussten es uns ausdrucken aus dem Internet. Also ich glaube, das liegt daran, weil Tübingen nicht mehr Hauptverteilungsraum ist. Hm. Warum nur? Nach nur 2 Podcasts haben wir es schon geschafft. Ja, das Radio wirkt. Radio. Genau, und heute geht es hauptsächlich eben um kristallschule.net, glaube ich. Kristallmensch. Ah, Kristallmensch. Ja, das ist eine freie Internetschule. Okay. Und es geht um Kristallmenschen im Allgemeinen. Genau. Und du hast dich hauptsächlich damit beschäftigt. Ja, also genau. Erzähl uns mal, was passiert denn da bei dieser Schule? Ja, also willkommen, liebe Freunde, im Reiche der Nichtzeit. Ich hoffe, ihr seid alle frei und bereit für ein neues Erdabenteuer. Mein Name ist, wie gesagt, Barbora der Elfenbeauftragte. Und Barbora der Elefant. Und heute geht es hier um Kristallmenschen. Also ich hoffe, dass nicht zu viele unserer Zuhörer schon mit dem Thema zu intensiv in Berührung gekommen sind und ihren Menschenkörper bereits verlassen haben, ihren Astralkörper angenommen. Für all diejenigen, die sich noch nicht mit Kristallmenschen auskennen, es gibt eine wunderbare Internetseite kristallmensch.net und ein Videoportal, das heißt kristallmensch.tv. Und damit möchte ich gerne anfangen, etwas darüber zu erzählen. Das ist ein Videoportal der Kristallmensch-Seminare. Es gibt Seminare gehalten von einer Sabine Wolf, die auch die Kristallmensch-TV-Seite und die kristallmensch.net-Seite betreibt. Auf diesem Videoportal kann man ein Video kostenlos anschauen, dann der Rest geht es nur bei einer Videoflat für 33 Euro. Zum Thema freie Internetschule. Ja. Richtig. Naja, wenn man auf diesem Videoportal ist und sich ein Video anschauen will, aber nicht weiß, wie ein Videoplayer funktioniert, kann man dort in den FAQs nachlesen. Da steht dann, dass man auf den Play-Button drücken muss, wenn man das abspielen will und so weiter. Eine schöne Grafik. Halt für die Indigo-Kinder. Genau. Was ich hier und heute machen will, ist, ich möchte beweisen, dass man aus dem Video mit dem Titel Einstieg und Abflug, das 42 Minuten und 12 Sekunden dauert, allein die ersten 3 Minuten und 21 Sekunden anschauen muss, um schon einen unglaublich guten Überblick und Einstieg zu bekommen und den Rest auch nicht mehr sehen zu wollen. Das Video trägt den Titel Auf dem absteigenden Weg. Ich lese das Ganze vor, was die gute Dame Sabine Wolf, die das Seminar gehalten hat, in diesem Video so sagt und macht. Also, sie beginnt. Ihr seid aus dem reinen Potenzial gekommen, aus dem Kosmos, aus dem Quantum, aus dem reinen Licht. Also, wenn man ihre Schulnoten hier raus channeln will, Physik ist auf jeden Fall bestanden. Potenzial gleich Quantum gleich Licht. Ihr seid, ob ihr es wolltet oder nicht, runtergekommen. Egal, ob ihr geheilt habt oder Kriege geführt habt, ihr seid abgestiegen. Egal, ob ihr geboren seid oder gestorben seid. Egal, ob ihr gemordet habt oder geheilt habt, gerettet habt. Ihr seid abgestiegen, abgestiegen, abgestiegen, abgestiegen. Egal, was ihr gemacht habt. Während dieses dreimal 96.000-jährigen Weges, muss man so hin, ist eure Spirale so gelaufen. Und jetzt hat sie so eine Spirale in der Hand, so eine Doppelspirale aus Silber, und die dreht sie an einem Faden. Sieht die aus wie eine DNA, oder? Du hast es erraten, was diese Spirale darstellen soll. Ah, sorry. Nein, nein. Ihr seid praktisch hier oben losgegangen und dann hat sich, und dann erklärt sie es, das ist eure DNS. Außen das Breite ist euer Licht und innen das Schmale ist die Dunkelheit. Das Licht ist weit, das Dunkel ist eng. Also das Wolffsche Wellenmodell des Lichts. Und ihr seid runtergegangen. Das Dunkel ist abgestiegen und das Licht, das, und hier macht sie eine kleine Pause, weil sie überlegt, das Planeten ist aufgestiegen. Er hat sie wieder einfach überlegt, was für ein Wort würde hier passen. Was ist hier also der Planet. Genau. Ja. Das Dunkel des Kosmos ist abgestiegen, das Licht des Planeten ist abgestiegen. Gerade eben ist das aufgestiegen, aber das ist vermutlich dasselbe. Also Logik 1 auch bestanden. Ja. Ihr seid im Zentrum in die Verkörperung gegangen und euer planetarischer Geist, der von allem Anbeginn an existiert hat, ist hochgegangen. Und das ging 96.000 Jahre so. Ich dachte, dreimal 96.000 Jahre. Aber es ist egal, es ist dasselbe. Ungefähr ein Drittel. Seit der Zeit von Lemuria sozusagen. Ja, richtig. Verdammt lange Zeit. Ja. Ihr seid immer runter, runter, runter mit dem Dunkel. Und jetzt, am Ende der Zeit, machen wir das nochmal ein bisschen länger. Und jetzt dreht sie die Spirale langsam mit der Hand. Das sind die letzten 25 Jahre, wo ihr eigentlich nicht mehr runter müsstet. Wo, also mit der temporalen Konjunktion wo? Wie man das ja so macht. Wie man das so macht. Aber ihr zieht den Aufstieg sonst ganz gerne in die Länge. Testet noch schnell ein paar Krankheiten, ein paar Dramen, ein paar sonst was aus. Ja, Dramen, so das sind benutzt wir. Immer so doof. So sind wir, das machen wir immer so. Ja. Und eines Tages, wenn es dann bei euch allen soweit ist, Tiefpunkt Umkehr, kommt das ganze Drama, was ihr in die Hölle gebracht habt, wir erinnern uns, das Wort Hölle fiel vorher auch, wieder nach oben, in eurem Innersten, in eurem Mark. Aber außen kommt glücklicherweise das Licht runter. Glücklicherweise ja. Ihr trudelt genauso wie diese Spirale zwischendurch und trotzdem seid ihr stabil. Also hier ist Empathiebildung durch Vergleich mit Spirale. Ja. Der Zuschauer ist on board. Das heißt, jetzt kommt das Dunkle in euch hochgeschossen und das Licht kommt runter. Und ihr denkt, jetzt wo das Dunkel wieder hochkommt, jetzt ist alles vorbei. Alles ist schief gelaufen, nichts hat geklappt und alles ist verloren. Also eine fantastische Klimax, die sie hier macht. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass ihr jetzt aufsteigt. Also ein unerwarteter Turning Point. Ja, das hat man nicht kommen sehen. Richtig. Das heißt, seit wir diesen Umkehrpunkt erreicht haben, und den haben wir nicht erst 2012 erreicht, sondern schon im Jahr 2000 haben wir ihn erreicht, können wir mit Krieg und Tod und Gewalt und Krankheit und Aggression und Zorn und Hass, aber auch den positiven Aspekten aufsteigen. Ja, steigt alles auf. Und jetzt der nächste Abschnitt, jetzt kommt's. Gleichgültig, ob ihr euch positiv oder negativ betätigt. Der einzige Unterschied in der Wahl, ob ihr euch positiv oder negativ betätigt, ist der, dass wenn ihr euch, während der Zorn jetzt aufsteigt, während die Kriegslüsternheit, die Mordlust in euch aufsteigt, wenn ihr dann euch verschließt und sagt, nein, das muss unten bleiben, dann wird diese Mordlust euch glatt mitziehen. Das heißt, dann werdet ihr so viel dunkle Energie und Materie in euch ansiedeln, dass die Körper absterben. Ja. Also sollte man stattdessen das ausleben. Ja, richtig. Wir sollen Mordlust ausleben. Wir sollen es nicht unterdrücken. Ja. Und damit war der Podcast zu Ende, weil alle Teilnehmer tot waren und sich gegenseitig umgebracht haben. Also ich denke, man muss im Terror der Zukunft nicht nach Afghanistan schauen. Man kann auch mal vor der eigenen Haustür kehren und sich in Acht nehmen vor Kristallmenschen. Ja. Ich denke, die Aussage des Videos steht für sich. Da muss man gar nicht weiter kommentieren. Oh Gott. Ja, also dieses Video habe ich mir auch angesehen und das ist wirklich ganz groß, was die da erzählt. Also ich habe dann auch abgebrochen, weil es ist, beziehungsweise ich habe dann so ein bisschen geskippt und weitergeschaut. Ja. Und, wenn man nur so 2 Sekunden reinhört, dann kommt wieder Quatsch. Ja. Dann erzählt sie von alles sind leblose Objekte, zum Beispiel Bäume. Ja. Also auch Biologieunterricht 1. Und sie macht ja auch so, was ich besonders gut finde bei ihr, ist die Art, wie sie immer vergleicht, immer diese Empathiebildung mit irgendwelchen abstrusen Vergleichen. Ihr seid diese Doppelhelix. Ihr seid diese Doppelhelix. Ja, ich weiß. Immer so ganz billige Vergleiche, also die so abstrakt sind, und dann weist sie auf irgendwas davon hin und sagt, ja, genau so ist das, wie bei dieser zweiten Spirale, die sie hat. Ich weiß nicht, gehst du da noch drauf ein? Ihr seid dieser Einrichtungsgegenstand. Dann muss ich das mal kurz sagen, nämlich die hat nämlich noch eine zweite Spirale nachher. Das ist so eine Spirale, wo in der Mitte so eine Kugel ist, und das kennt ihr vielleicht aus dem Esoterikladen. Ja. Wenn man das dreht, dann dreht sich diese Spirale und die Kugel bleibt in der Mitte, weil die Spirale wird nach oben und unten dünner. Also die kann halt nicht anders, die Kugel. Und was sie dann halt sagt ist, jetzt schaut mal, hier die Spirale, das ist wieder die DNS und die geht hoch und runter. Aber ihr seid die Kugel und ihr bewegt euch nicht. Wenn euch Leute sagen, ihr müsst hoch oder runter, dann stimmt das nicht. Ihr bleibt, wo ihr seid. Also sie hat zwar kurz davor gesagt, man steigt auf oder man steigt ab, aber jetzt ist das gelogen. Ja, und wieso bin ich selber in meiner DNS? Ja, das ist halt so eine komplexe Sache. Und später in dem Video kommt auch noch der Vergleich. Also sie scheut auch nicht davor, modernste Hilfsmittel zu benutzen und dazu Vergleiche zu ziehen. Zum Beispiel sagt sie dann, wie man eben abgestiegen ist. Ja. Und dass man dazu aus dem, weiß ich nicht, der fünften Dimension oder sowas, durch die Feuerwand musste. Und das gibt es heute noch. Nämlich in jedem Computer ist eine Firewall, wo die Viren nicht durch können. Und genauso ist es jetzt mit Mensch. Darum kann der nicht mehr aufsteigen ohne weiteres, weil da die Firewall ist. Ja, diese Angaben basieren auch auf den neuesten Erkenntnissen der Quantenphysik, oder? Also mindestens. Also es ist wirklich abstrus, was sie erzählt. Ich sehe halt überhaupt nicht, wo diese Frau hin will und was sie überhaupt sagen will. Hast du da irgendwie einen Überblick? Ich weiß nicht. Ich werde jetzt gleich noch etwas über die Biografie von Sabine Wolf erzählen, weil sie ist sehr interessant und die gibt schon einen gewissen Einblick in ihre Seele. Also sie ist wirklich ein Wesen des Lichts und ein Quell ewiger Freude. Also wir urteilen hier nicht. Ich werde das jetzt, ihr werdet schon sehen, weshalb ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin. Ja. Außerdem ist sie auch sehr, sie muss ja auch schon mit Kryon ein bisschen sozusagen mit der Theorie arbeiten, oder? Weil sie ja auch sagt, wenn sie auf 2012 gefragt wurde in diesem Interview, dass seit 1987 das Erdmagnetgitternetz eine Erneuerung erfährt. Und das ist ja genau das gleiche, was wir letzte Woche hatten, oder? Also wir sind auch letzte Woche ein bisschen zu der Erkenntnis gekommen, dass alles irgendwie miteinander verwoben ist. Und auch ziemlich gut verwoben. Ganzheitlichkeit ist da das Stichwort. Ja. Richtig. Ganzheitlichkeit und Dualität. Dann sage ich mal was zu Sabine Wolf. Sabine Wolf, die gerade dieses wunderschöne Seminar angefangen hat mit seiner tollen Aussage, wurde 1955 in Bremerhaven geboren. Sie hatte offensichtlich eine wunderschöne Kindheit, denn, und jetzt zitiere ich aus einem Interview im Elixier, dort schreibt sie, als ich lesen gelernt hatte, ging ich auf Friedhöfe und studierte die Namen auf Grabsteinen. Haben wir auch alle gemacht. Ich träumte lange von nächtlichen Bombenangriffen, Konzentrationslagern und Gaskammern. Als mich Jahre später die kaltherzige Lehrerin im Geschichtsunterricht festhielt und zwingen wollte, einen Film über die Judenverbrennung anzuschauen, geriet ich in heillose Panik, biss ihr in den Arm, trat in ihren Unterleib, riss mich los und flüchtete. Was? Ja, schreibt sie so. Hat sie noch mehr Erklärung darüber, warum sie jetzt gerade diesen Film nicht gucken möchte? Ist das... Das weist darauf hin, dass sie in einem früheren Leben war sie vermutlich eine Jüdin, die im Konzentrationslager war. Jetzt, natürlich, das ist ja das Erste, was man assoziiert mit so einer Aussage. Mit Leuten, die so Filme nicht gucken wollen. Ja. Wie dem auch sei, sie hat eine ganz merkwürdige Biografie, denn sie hat dann Architektur studiert nach der Schule und hatte in Berlin bis 1999 auch ein eigenes Büro. Aber dann irgendwann hat sie dann auch begonnen, in ihrer Architektur halt so esoterische Beratung von Wohnungen zu machen und so weiter. Naja, wie dem auch sei, sie hatte neben ihrer Tätigkeit als Architektin auch immer irgendwelche Fantasiestudien betrieben. Also sie hat dann alles gelernt. Wenn man sich so durchliest, was sie so alles macht, dann ist es eigentlich alles. Ihr großer Wendepunkt im Leben nach dieser wunderbaren heilen Kindheit war die Begegnung mit dem gekreuzigten Jesus Christus. Da schreibt sie in ihrer Biografie, dass es im Juni 1997 war. Kurz nach ihrer Taufe, August 97. Guter Zufall. Aber später schreibt sie auch, das war 95. Aber das ist egal. Für so einen wichtigen Punkt im Leben kann man sich schon mal irren. Ja, der Wille zählt. Ja, genau. Und davor schreibt sie immer, dass sie auch immer sterben wollte und sich eigentlich als Mann in einem albernen Frauenkörper fühlt. Und die Hälfte der Aussage ist richtig. Und dass sie einen sehr hohen Verschleiß an Sexualpartnern hat. Ho, ho, ho. Nach dieser Begegnung mit dem gekreuzigten Jesus Christus hat sie plötzlich viele neue lustige Bekanntschaften. Mit den üblichen Verdächtigen und vielen mehr. Lustige Assoziationsrunde. Ich weiß, was jetzt kommt. Aber sie schreibt auch, ich wollte die Religion mit Hilfe der Physik und der Logik begreifen. Also das muss offensichtlich fehlgeschlagen sein. Ja. Beim Jahreswechsel 2000-2001 sagt ihr Erzengel Ariel, sie sollen einen 21-Tage-Prozess zur Umstellung des Lichtstoffwechsels machen. Und das wird, wie sich herausstellt, ein unglaublich guter Plan gewesen sein. Und sie schreibt, 3 Monate lang isst sie nichts und schläft immer nur 2 Stunden pro Nacht. Und dann kamen die 21 Tage, die wirklich hart sind. Ich weiß nicht, wo diese 3 Monate anzusiedeln sind. Diese 21 Tage an sich, die liefen offensichtlich nicht so gut, denn nach 3 Tagen ist sie gestorben, weil die Nieren versagt haben. Also immer auf Erzengel Ariel hören. Ja. Aber der Tod, der war offensichtlich nicht so schlimm, denn am nächsten Morgen funktionieren die Nieren wieder. Und auch besser, dank geistiger Nierentropfe. Was? Das schreibt sie einfach so. Geistige Nierentropfen. Ja. Auf jeden Fall von diesen 21 Tagen, man muss sich vorstellen, nach 3 Tagen ist sie tot, am 4. Tag ist sie wieder, geht es wieder und jetzt trinkt sie auch immer ganz viel und isst viel und nimmt schnell wieder einige Kilo zu. Also dieses 21 Tage Fasten hat gut funktioniert, 3 Tage lang. Und danach funktioniert das auch, aber nur wenn man viel isst und trinkt. Aber man muss zwischendurch sterben. Ja, offensichtlich ist das so. Da hat Erzengel Ariel einen großartigen Plan gehabt. Ach, nicht nur sauber, sondern auch rein. Ja. Und danach hat sie wieder Besuch von ganz vielen Wesen. Und die werden immer besser. Es hat ja angefangen mit Jesus Christus und dann Erzengel Ariel. Und jetzt sind es so Wesen wie Vater Tod, Lucifer, Melek Metatron, unser lieber Freund vorletzten Podcast, glaube ich, also letzter. Ja. Judas und Hitler. Das schreibt sie einfach so. Hitler hat sie auch besucht, dieses berühmte Fantasiewesen. Ja. all diesen Fantasiewesen ist jedoch gemein, dass sie von ihr wollen, dass sie die geistige Analyse zum Herr der Ringe schreibt. Was? Ich weiß nicht, was das ist, aber sie schreibt auf jeden Fall auf ihrer Internetseite, kommt ganz oft noch irgendwas mit Herr der Ringe. Also ich hab auch ganz oft so Worte gelesen, die so total nach Herr der Ringe klangen. Ja, jetzt richtig. Weiß ich endlich, warum das war. Genau. Das nimmt sie sich allerdings zum Anlass und reist 2005 nach Neuseeland. Und dort angekommen, schläft sie erstmal 60 Stunden dort. Ja. So lohnt sich eine Reise. Der Jetlag halt. Ja. Naja, was sie auch immer macht, sie betont immer wieder, dass sie nur 47 Kilo wiegt und dass sie, offensichtlich ist sie da besonders stolz drauf, dass sie so ganz leicht ist und krankhaft. Naja. In Neuseeland angekommen und nach diesen 60 Stunden Schlaf reist sie nach Wellington. Und sie schreibt weiter, keine 7 Tage später fand ich mich im Herzen eines Mannes wieder, der soeben eine junge deutsche Urlauberin getötet hatte. Hä? Hier lernte ich einen weiteren Hüter der Dunkelheit kennen. Schattentod. Die geistige Brutstätte aller schwarzer Magie. Den Vater des Grauens. Das schreit sie einfach so. Oh Mann, in Neuseeland. Und dann schreibt sie auch, dass Mikkel, so heißt offensichtlich der Frauenmörder, hat ihr dann das Lieben gelehrt. Hm. Das wird immer unheimlich. Ja, das wird ganz unheimlich. Und auf jeden Fall hat dieser nicht enden wollende Quell der Freude, der gibt jetzt also diese Seminare und betreibt nebenbei die freie Internetschule, zu der ich jetzt was sagen werde. Sie war übrigens, ich habe nachgeschaut, zuletzt war sie auf der Lebensfreude-Messe in München zu hören. Das passt. Die Internetschule kristallmensch.net, sie schreibt selbst in dem Interview im Elixier, was sie dort machen, weil das ist nicht immer so ganz klar. Das ist unglaublich viele Informationen hat's auf dieser Internetseite und man kann nicht so genau sagen, worum es eigentlich geht. Sie schreibt, wir erläutern die Zusammenhänge zwischen den kosmisch-planetarischen Veränderungen, den geistig-spirituellen Einflüssen und deren konkrete Auswirkungen auf das menschliche Leben, den Körper und die Psyche. Also sie macht alles wieder. Und in dieser Internetschule kann man jetzt sehen, eine Zusammenfassung von Lektionen und Übermittlungen und Erkenntnisse der letzten Jahre. Und sie wendet sich dort an Lehrer und Heiler, Krieger und Führer, Spezialisten und Meister, die ihren alten Beruf geistig erhöhen und erneuern wollen oder die neue Berufe entwickeln wollen oder Umgangsformen mit alten Berufen erfinden und natürlich an Leute, die keinen Beruf haben wollen. Also sie macht das ganz geschickt, denn irgendwie wendet sie sich halt an alle. Aber ganz spezifisch an alle. Das schreibt es wirklich ganz, ganz spezifisch, dass sie sich an alle wendet. An jeden persönlich. Ja. Und sie betont immer wieder, dass ihre Suchfunktion auf der Internetseite, dass das ganz großartig ist und dass es ein Hauptbestandteil der Schule ist, gar einer der fünf Bausteine der Schule. Diese fünf Bausteine sind nämlich Information, Meditation, Bilder und Klänge, weiß ich nicht, Reflexion und Übung und der fünfte Baustein ist Suchen und Glossar. Das ist ein großartiger Baustein, besonders weil das Glossar leer ist. Da steht aber nichts drin. Und was diese Internetseite auch auszeichnet, das sind immer ganz viele Fotos über den einzelnen Artikeln. Ja. Und die sind immer Fotos von, entweder Fotos von Sonnen und dann steht darunter ganz genau, wo dieses Foto gemacht wurde. Von Wolken in Neuseeland. Ja, genau. Und ansonsten sind immer so Fotos halt von Spaziergängen der Autoren. Zum Beispiel, wenn man sich anschaut, was fürs erste Semester angeboten wird, weil ich da mal drauf bin, weil ich bin ja noch neu. Da ist dann ein Bild vom Segelschiff Mercedes. Warum, weiß man nicht. Das wird überhaupt nicht klar. Nee. Sie gibt in dieser Internetschule werden bestimmte Werkzeuge der Wandlung benutzt. Und diese Werkzeuge sind sowohl geistiges Sein und seelisches Tun, als auch willentliche Entscheidungen eures physischen Verstandes und ebenfalls Teile, Systeme und Organe eures Körpers. Sie haben viele Namen und Bezeichnungen. Hier sind einige davon und jetzt listet sie auf. Magische Bezeichnungen, unter anderem Schwert, Zauberstab, Kristallkugel, Spiegel und Spiegelsehen. Totaler Unsinn. Das sind Werkzeuge. Spirituelle Bezeichnung. Lanze des Michael. Kanal des Metatron. Herzkristallatem. Licht. Empfangendes Geben oder Gebendes Empfangen. Und sehendes Handeln. Und anatomische Bezeichnung. Wirbelsäule, DNS, Herz, Hände und Augen. Das sind einfach so... sie listet das einfach so auf, als ob das eine große Hilfe wäre. Und sich denkt, mit den Werkzeugen arbeiten wir eigentlich. Es fehlen ja noch die Fußballbezeichnung und die Pokémon-Bezeichnung. Ich find's gut, dass diese körperlichen Bezeichnungen eins ganz besonders vermissen lassen und das ist das Hirn. Ja. Das fehlt. Zwischen Hirn und Hand, da brauchst du immer einen Mittler. Ja, genau. Und das sind die Füße. Das Gehirn. Nochmal. Ja. Wenn ihr euch die Frage stellt, wie gehe ich denn vor, wenn ich selbst in dieser Internetschule lernen will, dann gibt euch Frau Wolf einen sehr guten Tipp. Sie schreibt, wir raten euch, eine Akte anzulegen. Mhm. Zum Beispiel mit dem Titel, und jetzt ratet mal, was der Titel ist, Kristallmensch. Der gläserne Mensch, okay. Richtig. Und ihr selbst seid dieser Kristallmensch. Darin sammelt ihr alle Papiere nach Lektionen geordnet. Guter Tipp. Unsere Inputs, eure Aufzeichnungen, Notizen, Skizzen, Bilder und Fotos, sowie unsere Autogramme, wenn ihr irgendwo eines erwischt. Muss ich dann diese gesamte Internetseite ausdrucken für? Und dann fahre ich damit. Aber ich weiß nicht genau, was ihr denn dann sucht. Was ihr mit, ja, was ihr mit uns baut. Das zerstört ja den fünften Baustein, wenn man das macht. Nicht, wenn man das nach dem Ordnungsprinzip macht, nachdem sie das ja anbietet oder einem empfiehlt. Das ist ja gelerntes Lernen hier. Hm. Ja, ja. Allerdings weiß ich nicht genau, was sie mit unserer Autogramme meint. Ob das also von Melek Metatron von ihr ist oder von diesen ganzen Wesen, die von sie Hitler. Da stehen. Oder Hitler. Ja. Also wär schön, wenn die noch in Zukunft noch die Autogrammkarten oder sowas rausbringen, dass man die dann sammeln kann schön in so einem Plastikalbum. Mhm. Neben das von Kai Pflaume. Von Steve Gage. Ja. Ja. Der großartigste Teil, und ihr habt euch ja die Internetseite auch angeschaut, ja, und ihr werdet mir vermutlich beipflichten, dass der großartigste Teil dieser Internetseite ja das Lehrerzimmer ist. Und dort werden die ganzen Fantasielehrer einmal vorgestellt im Einzelnen. Und das sind Saint-Germain, Erzengel Michael, Seth, also dieser ägyptische Gott, Ohama, Babachi und Mutter Maria. Und über Saint-Germain schreibt sie, dass der der Initiator dieser Kristallmensch-Seite ist. Und bleibt Direktor. Auch sicherlich der heimliche Direktor der Internetschule. Der Dumbledore. Ja, richtig, der Schattenmensch hinter den Kulissen. Gucken wir mal bei der Denik nach, ob die Adresse auch reserviert ist auf Saint-Germain. Ja. Und sie schreibt, er versprach euch im Jahr 2007 jede Woche eine Lektion, wohl wissend, dass ich das nicht durchhalten würde, dass ich euch allerdings in der nun folgenden engen Zusammenarbeit mit ihm mein gesammeltes Material der letzten 7 Jahre in angemessener Weise überliefern würde. Erfolgreich stritt er mit uns um die Frage, ob die Lektion als Paper-Download oder per freies Fließen ins Netz gehen würde. Per freies Fließen. Ja, danke Saint-Germain, dass er das... Er kennt sich aber aus. Als Paper-Download, was ist denn Paper-Download überhaupt? Warum braucht der überhaupt Paper-Download? Oder Rapid-Share. Ja. Über 20 Euro im Monat. Naja, auf jeden Fall denke ich, dass... Also ich möchte mich bei Saint-Germain bedanken, dass er sich für freies Fließen... Ja. Hast du auch den Teil, wo er sie das erste Mal besucht? Das werde ich gleich übersehen. Ja, das sagen. Ist sehr gut. Naja. Wie toll. Wir können es eigentlich über Saint-Germain sagen, denn sie schreibt ja, im Februar 2007 rutscht er unversehens und freudig in meinen Körper, sodass ich zunächst mit heftigstem Atmen und einigen Schreikrämpfen für einen physisch-energetischen Ausgleich sorgen musste. Am nächsten Morgen beim ersten gemeinsamen Spaziergang am Maschsee stolperte ich ständig, weil er immer gerade den anderen Fuß benutzen wollte als ich. Monika hat sich köstlich amüsiert. Das glaube ich. Ja, Fianza auch. Ja. Ja. Und in der folgenden Zeit, April 2007 bis September 2008, drehte und knetete er mich auf verschiedene Art und half mir, meine verschlossenen Räume zu öffnen. Oh Mann. Die Frau ist so schlimm. Kann das eigentlich noch schlimmer werden? Ja. Und schließlich hatte er mich so weit, dass er zufrieden war und sich endlich in die eher privaten Sphären des Lehrerzimmers zurückzog. Also auf die Webseite. Ja. Oh. Saint-Germain durchzieht das ganze Netz. Man. Die frechsten Beiträge unter Fragen und Antworten sind von ihm. Der Schlingel. Ja, echt. Richtig. Und das Foto bei Saint-Germain zeigt einen so einen weißen Fleck im Matsch mit der Unterschrift Wolfsschädel auf Port Roy, Neuseeland. Also die Fotografen sind ganz, ganz unbegabt, denn man erkennt nie so richtig was da. Mann. Und über... Ja, wer mögen meine, die Fotografen muss ja sein? Zu sagen, das braucht man gar nicht kommentieren, warum das furchtbar ist. Aber auch gut ist die Beschreibung zu Ohama, den ich ja nicht kenne. Sie schreibt, hier findet ihr ein Kurzporträt von Ohama, nicht zu verwechseln mit Obama. oder vielleicht doch. Oder Osama. Dass sie den Witz da gemacht haben, den sonst hätten wir machen müssen. Ja. Schreibt, wer ist Ohama oder Ohama, wie auch immer? Ich kann das nur aus meiner Erfahrung mit ihm sagen. Er ist ein geistiges Wesen, das nie verkörpert, ja, nicht einmal personifiziert war. Er bezeichnet sich selbst als das maskuline Geistbewusstsein des Planeten Erde, als die Zwillingsschwester der Gaia. Er ist die Zwillingsschwester. Er ist die Zwillingsschwester. Ja, also das ist ein totaler Unfug. Man kann dazu überhaupt nichts sagen. Nee. Aber so geht das eben bei allen Lehrern. Und das Einzige, was den meisten dieser Wesen gemein ist, dass werde ich jetzt, wenn ich den Gott seht, vorstelle. Ihr werdet das schon rauschanneln, diese Information, was ihr vermutlich immer ganz wichtig ist zu sagen. Bei Gott seht ist zu sehen, ein Foto darüber, im Kaiserstuhl, Fotograf Wolfgang Bruns Fiebelkorn. Sie hat einmal wieder Bäume fotografiert, oder dieser Fotograf. Und sie schreibt hier über ihre erste Begegnung mit Seth. So legte ich mich auch nachmittags am 14. März 2008 ins Bett. Kaum hatte ich die Augen geschlossen, tauchte Seth auf und gab sich als mein persönlicher Meister in dieser Phase meiner Entwicklung aus. Er forderte mich auf, das Losungswort zu sagen, und ich fragte, bist du ein Wesen des ewigen Lichts? Das muss wohl das Losungswort gewesen sein. Also das ist erstmal ein Satz. Ein doofer Satz. Er verneigte sich und sagte, ich bin ein Wesen des ewigen Lichts, auch wenn ich in der Finsternis agiere und Finsternis hervorbringe, eine Zeit lang. Okay. Öffne mir nun das Tor und lasse mich in dein Leben treten. Auch hier herrscht noch Finsternis. In diesem Augenblick wusste ich, dass ein Portal zu meinem heutigen Leben mein Unterleib ist. Na klar. Mhm. Das Nebenschöpfungszentrum Sexus. Neben? Ja, was das ist das nicht das Hauptzentrum. Ich weiß. Das Mitgefühl? Bei ihr ist alles möglich. Ich legte meine Hand auf den unteren Bauch und sah, dass er das Gleiche tat. Es pulsierte stark und sofort war ich eingeschlafen. Ja, das kenne ich auch. Als der Wecker um 17 Uhr klingelte, hatte ich das Gefühl, es seien nur 5 Minuten vergangen. Doch es waren, und jetzt haltet euch fest, 1,5 Stunden. Wow. Das ich habe das vor oder nach den 60 Stunden. Das hat noch kein normaler Mensch erlebt, sowas, dass man mal einschläft mittags und dann war es 1,5 Stunden. Wow. Ja. Das ist echt toll. Also man kann sich ja noch zurechtgefunden in der Welt. Der Zukunft, in die sie gereist ist. Also das ist vielleicht eine ziemlich gute Interpretation ihrer Handlung. Ich glaube einfach, dass sie mit den Anforderungen der Zukunft nicht klarkommt. Ja. Und dass ihre Handlungen und Seminare aus dieser Diskrepanz resultieren. Ja, ich hatte mir auch das zu Babaji durchgelesen. Ja. Der war ja auch ziemlich unheimlich. Ja. Der hat ja irgendwie 20 Tage neben ihrem Bett gestanden und sie die ganze Zeit angeguckt. Ja. Wie der Mitbewohner von Chandler. Ja, aber sich auch irgendwie dann ins Bett gelegt oder sowas. Also. Ja, sie schreibt auch noch, über Seth schreibt sie noch weiter, er tritt durch das Portal des Sexus ein, da dies die Domäne seiner Herrschaft ist. Liebe und Gewalt, Leidenschaft und Krankheit, Tod des alten und Geburt des neuen Lebens. Und natürlich führt sein Eintritt zu dreuenden Schmerzen und heftigen Kurzattacken im Bereich der Keimdrüsen und Geschlechtsorgane. Was? Nun, er richtet sich häuslich ein und räumt gleich auf. Frauen merken dies beispielsweise an azyklischen, langanhaltenden oder ausfallenden Menstruationsblutungen. Also nein, du bist nicht schwanger, sondern Seth ist da. Ja. Männer an verstärkter oder ausfallender Potenz. Lasst alles so sein, wie es ist. Es wandelt sich von selbst. Vergleiche Symptomwanderung. Ah ja. Verstärkt oder ausfallend, das wäre gut, das vorher zu... Ja, auf jeden Fall, seitdem donnert dieser Seth halt immer rein, wenn sie morgens badet. Was? Ja. Und weil sie muss offensichtlich immer baden, weil es in ihrer Wohnung so kalt ist. Ob dies an der kalten Winternacht liegt oder war es doch die Kälte der ägyptischen Wüstennächte vor vielen tausend Jahren, die in dieser Nacht durch ihren Leib gezogen sein mag? Dies bleibt ungeklärt. Mit solchen bedeutungslosen Details hält Seth sich nicht auf. Ja. Denn er will nur das eine. Das ist echt. Ja. Also man kann sich da wirklich mal alles durchlesen und das ist alles gleichbleibend auf diesem Niveau. Ja, das ist echt komisch. Damit könnte man 80 Sendungen füllen. Das macht es halt auch unheimlich schwer. Mehr als eine Stunde am Stück zu lesen. Ja, also es durchzieht sich so dieser rote Faden der Vergewaltigung und des Todes. Ja. Hat sie offensichtlich sehr angetan. Vielleicht war es auch Mikkel, der Frauenmörder. Ja, der hatte ja das Lieben beigebracht. Ja. Hat gut beigebracht, ja. Von dem besten Meister, von dem man das lernen kann. Ja, von Jack the Ripper. Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz komische Sache bei dieser Frau. Und sie schlägt da ja richtig Kapital draus aus ihren Erzählungen. Also diese Kurse, die gibt's ja nicht nur für Flatrate im Internet zu sehen, sondern man kann da auch hingehen. Ja. Und das kostet ja auch nicht zu knapp. Ja, sicherlich. Und man kann auch so Einzelsitzungen bei ihr machen und so. Oh nein. Zum Übrigen Energieausgleich. Aber da wäre ich vorsichtig, denn was sie so schreibt, ja, also, wenn sie ihre Mordlust nicht unterdrücken will. Da muss man auch, glaube ich, wirklich mal sagen, dass man sich zumindest mal so ein paar Minuten von diesem Video anschauen soll, um mal zu sehen, was für eine großartige Rednerin sie ist. Nämlich überhaupt gar nicht. Also es ist ganz schlecht, wie sie das vorträgt. Also sie redet das so runter und dann versucht sie manchmal so das Publikum für sich zu gewinnen mit irgendwelchen komischen Empathiebildung. Sachen. Und es funktioniert nicht. Und manchmal macht sie das so, es ist super, ne? Und dann sagen die so nein oder halt, dann kommt keine Reaktion und dann weiß sie gar nicht, wie sie damit umgehen soll. Dann versackt so total ihr Vortrag und sie macht nur noch so, dann und dann nicht, okay. Und es geht ja so um kosmische Kräfte, die da gegeneinander kämpfen. Also da kann man nicht sagen, dann nicht. Okay, und dann gibt es ja auf dieser Internetseite gibt's ja diese 21 Lektionen von 2007. Mhm. Und da gibt es ja ganz viele Lebenshilfe-Tipps oder so. Wobei man sagen muss, dass diese Lektionen an sich, die sind nicht ganz so gut wie das Lehrerzimmer. Also das Lehrerzimmer ist schon Highlight. Aber nichtsdestotrotz will ich mal eine Lektion vorlesen, nämlich die Lektion Zeitenwende. Zumindest ein Best-of dieser Lektion. Das Foto zu dieser Lektion zeigt vermutlich so ein Sauerampfer neben einer Pfütze und die Bildunterschrift ist London Themse bei Hochwasser. Aber man kann das überhaupt nicht erkennen. Also wirklich eine Pfütze und halt so. Das ist wie in so einem Helge Schneider. Ja, richtig. Ja, aber ich fürchte, die meinen es ernst. Ist Talula auch dabei? Nein, also die ist rausgeschmissen worden. Und in dieser Lektion betrachten wir einen weiteren bedeutsamen Aspekt eures heutigen, vielfältigen und verwirrten Lebens. Also diese Lektionen sind auch immer so rausgechannelt. Und die ist, glaube ich, gechannelt von Saint-Germain, der sehr viel channelt. Und deswegen schreibt er eben wieder auch immer so, das, was ihr bla bla bla nennt und eures Lebens und so. die geistigen Hintergründe der Zeitenwende, die um 1870 begann und 2012 enden wird. Die dreifache Zeit und der Abstieg der Meister zur Erde, euren Abstieg. Hier erzählen wir euch die Geschichte eures letzten Jahrhunderts. Nicht nur eine Zeit, ein Zyklus geht zu Ende, sondern drei. Euer Seelenjahr, euer Geistjahr und der alte Körperzyklus eures Planeten Erde. Das wird einfach immer so, das muss man so hinnehmen. Ja. Das wird dann nicht weiter erklärt. Das ist halt so. Vor allem auch falsch. Ich meine, der Tag nur der Planet Erde hat 4x24 Stunden in einer einzigen Würfelumdrehung. Richtig. Also das kann mit den drei schon mal nicht hinhauen. Aber Saint-Germain ist ja auch nicht der klügste Mensch der Welt. Der klügste Mensch der Welt. Dafür ist er aber James Bond. King of Genius. Ja. An allen drei Zyklen seid ihr maßgeblich beteiligt. Immer ging es um euch und um euer Thema, Licht und Dunkelheit. Ja, das ist unser Thema, ich erinnere mich. Daher ist es ganz natürlich, dass es auch in der Zeitenwende um nichts anderes geht. In dieser Endphase dreier Zyklen atmet die Erde aus und der Kosmos ein. Dieser einzige 25 Jahre dauernde Atemzug bringt alles planetarische Dunkel hinauf ins Licht des Geistes und alles kosmische Licht hinab ins Dunkel des Körpers. Okay. Das ist so, da kann man gar nicht verstehen, worum es überhaupt im Ansatz nur geht, oder? Nee, man weiß es echt nicht. Das ist, es wirkt so ein bisschen, als hätte sie gedacht, ich muss jetzt mal, also nicht sie, Saint-Germain muss jetzt mal ganz viele Sätze bilden, in dem Licht und Dunkel vorkommen. Ist aber nichts mehr eingefallen nach dem ersten Satz. Nee, und das geht Planet. Dann so weiter. Licht ist dunkel und das Dunkel ist Licht, aber das Licht ist nicht nur nicht Licht dunkel. Ja. Es geht furchtbar weiter. Im August 1944 erörterten die geistigen Bruderschaften und Erzengelorden Möglichkeiten der Sanierung des Planeten und Wege des Aufstiegs. Hm. Ich erinnere mich, das waren die Erzengelorden, auch bekannt als die Alliierten. Die Inkarnation vieler hoher Lichtwesen, geistiger Meister, reifer Seelen und Bewohner aufsteigender Planeten wurde beschlossen. Ja, ich da gab es ein Protokoll. Ja, Kyoto-Protokoll. Das hört sich immer so an, als würden die so... Ja. Tagesordnungspunkt 1, Reinkarnation vieler wichtiger Seelen. Ja. Was sagt der Sprecher aus der fünften Dimension dazu? Cryon. Und dann sagt er irgendwas. Was haben wir denn heute auf der Tagesordnung? Richtig. Ja, können wir es nicht vertagen. Das hohe Lichtbewusstsein und das extrem verdunkelte Bewusstsein der Menschheit muss eingespeist werden. Einspeisung ist Planetensache, das können wir hier nicht beschließen. Staatsgericht. Ein anderes Komitee für Einspeisung. Ja, auf jeden Fall, das war offensichtlich eine sehr sensible Aktion. Zu allen Zeiten musste das Gleichgewicht zwischen den Giganten Kosmos und Planeten gehalten werden, damit die von Schmerz und Finsternis durchdrungene Erde keinen Kollaps erleiden würde. Um 1945 trieb sie wie eine kleine schwarze Blase im sonnendurchfluteten kosmischen Ozean. Ja, sonnendurchflutet. Sonnendurchflutet, ich glaube, der ist hauptsächlich dunkel. Ja. Ich muss mal rausgucken, wenn nicht gerade Tag ist. Konzentriertes Licht tötet euch ebenso wie konzentriertes Dunkel. Ja, konzentriertes Dunkel. Das ist so wie ein so wie wenn man von einem, wie man, indem man ein Netz macht, indem man einfach ganz viele Löcher aneinander legt. Ja. So ist das mit dem konzentrierten Dunkel. Wir erinnern uns ja an das Wolffsche Wellenmodell des Lichts. Wenn alles konzentriert ist, also in einer gewissen Dosis ist alles tödlich, sage ich dann nur. Ja. Auch dunkel. Ja. Naja, das irdische Leben konnte nur bei sehr langsamer Angleichung an das Licht erhalten werden. Damit blieb dem Dunkel noch viel Raum und Zeit zu agieren, zerstörerisch und heilend. Das erinnert mich an das Buch Mormon, in dem geschrieben steht, es war so dunkel, dass man kein Licht machen konnte. Der Erzengelorden entschied sich für den radikalen Mittelweg. Tritt mal im Dunkeln noch auf die Katze drauf. Ja. Naja, und dann ist 1945 wohl Erstaunliches passiert und es standen sich Licht und Dunkel einander zu gleichen Teilen gegenüber. Also beide in einer großen Armee oder so. Hm. Dieses Verhältnis hat es nie zuvor auf Erden gegeben. Aus irdischer Sicht eine Pattsituation. Doch tatsächlich war es die geistige Grundlage für die Verschmelzung der Pole. Welcher? Licht und Dunkel. Ja. Okay. Ich weiß nicht, aber ja, die Pole schmelzen. Das muss man so hinnehmen. Okay. Dunkel und Licht waren kurze Zeit identisch und dies veränderte die Polarität auf der Erde. Nun geschah die Umkehrung. Waren geistiges Licht und Dunkel bisher abgestiegen und hatten damit die Macht des irdischen Dunkels gestärkt, so stiegen sie nun gemeinsam auf und begannen damit, die Macht des irdischen Lichtes zu stärken. Was? Ja, ist wieder einer dieser komischen Sätze, in der möglichst viel Licht und Dunkel reingebracht werden. Aber was ich mich immer frage, ich kann überhaupt nicht verstehen, wie jemand so sich eine ganze Lektion durchlesen will. Ich meine, wir haben ja wirklich, hätte ich nicht die Motivation gehabt, das hier jetzt für unseren Podcast zu machen, hätte ich mir das im Leben nicht durchgelesen. Denn nach zwei Zeilen denkt man sich schon, das ist ganz unverständlich und langweilig. Weiß ich nicht. Wenn es eine Lektion ist. Sie schreibt dann im weiteren Verlauf, ich verwechsel das immer, Saint-Germain schreibt im weiteren Verlauf, erzählt er irgendwas über die Lichtträger und Meister des Übergangs, über Blumenkinder, Indigos und Sternenkinder und auch hier wieder mit ganz vielen Herr der Ringe vergleichen. Hat er auch gesehen. Hat er, ja, ist ein großer Fan, aber nicht vom dritten Teil, weil der dauert ihn zu lang oder so. Von der Extended Version. Ja, auch so ein Indigo-Kind. Indigo-Kind ist ja die freundliche Bezeichnung von Esoterikern für ADHS-Kinder. Saint-Germain fand auch doof, dass in den Filmen Tom Bombadil nicht dabei war. Den können sie mal channeln. Ja. Und wir hatten uns ja letzte Woche gefragt, was Kristallkinder denn seien. Und darüber ist auch was in dieser Lektion. Warte nicht, das Kristallbewusstsein ist identisch mit dem Christusbewusstsein. Was in den Indigo-Kindern und Sternkindern noch polarisiert war, ist in den Kristallkindern vereinigt. Der Wolf und das Lamm in ihnen trinken wieder aus einer Quelle. Der Wolf, das Lamm. Ja, diese Qualität. Ja. Ja, solche nichtssagenden Lektionen gibt's ganz, ganz viele. Ja, also ich würde sagen, zum Abschluss dieser Vorstellung der freien Internetschule, weil es ja hier sehr anstrengend war, auch für euch zuzuhören, möchte ich mit euch eine Meditation machen. Und zwar meditieren wir jetzt die kristalline Gruppenwirbelsäule. Ich lese vor, ihr hört zu und macht es mir nach. Okay. Ich sitze im Kreise einer Gruppe von Menschen, Wesen und atme tief aus und ein und lasse alles los, was mein Leben bis heute geprägt hat. Die Lichtwirbelsäule dehnt sich von meinem Zentrum aus und ich empfinde meine Gegenwart deutlicher, stärker und pulsierender als je zuvor. Meine Lichtsäule, meine Lebenstanzsäule beginnt in die Lichtsäulen aller Menschen, Wesen dieses Kreises zu fließen und ich lasse es zu. Nee. Voller Freude tauche ich mein Herzkristalllicht in das der anderen Menschen. Verschmelzen Licht und Dunkel, Angst und Liebe, Leben und Tod in uns, so öffnet sich auch der Raum des verschmelzenden Tanzes mit den erhabenen Wesen des Geistes. Und sogar jene, die wir aus unseren Geschichtsbüchern, Romanen und Einweihungsgeschichten kennen, tanzen hier mit uns. Alle Weisheit und Erfahrung, alle Reife und Macht, alle Liebe und Erhabenheit der Jahrtausende kehrt zurück. Durch unsere Herzen und Tänze kristallisieren sie sich nun auf Erden und werden atmendes Leben. Ja, ich fühle mich würdig, diese Wesen und Welten in mir zu empfangen. Eine verschmolzene Wirbelsäule unseres vielfältigen menschlichen Seins pulsiert nun in unserem Kreis zwischen den höchsten Sphären des kosmischen Geistes und den tiefsten Räumen der Erde. Nun beginnt sie mit der Wirbelsäule dieses Hauses zu verschmelzen, mit der Geschichte dieses Ortes. Alles tanzt, fließt und wirbelt aus Urzeiten und Urräumen in unsere Mitte und weiter in die kristallinen Weiten unseres Herzens. Und im nächsten Atemzug erhebt sich unsere mit Raum und Zeit verschmolzene Wirbelsäule zum kosmischen Tor zwischen der Erde und den Galaxien. Ein galaktisches Tor öffnet sich sanft und lädt uns ein, die Schleier der Vergangenheit zu durchschreiten, jene überflüssig gewordenen Schleier von Raum und Zeit in unseren Herzen. Wir betreten jene wohlbekannten kosmischen Welten unserer Herkunft und neue galaktische Welten. Erkenne ich die einen wieder, so habe ich die anderen noch nie betreten. Unendliche Ströme, hier und jetzt geborgener Glückseligkeit, fließen in die Zellen unserer Körper und erfüllen unser Sein. In tiefer Liebe schwellen wir mit euch an. Barbora durch Sabine. Danke, Barbora. Ja. Wow. Also, ich hoffe ja, ihr fühlt euch jetzt besser mit der kristallinen Gruppenwirbelsäule. Ich weiß nicht so, wie ich mich fühlen soll. Mit der Lichtsäule. Habt ihr auch alles brav mitgemacht? Nein. Also zum Teil also vielleicht. Zu viel eintauchen in mich. Ja, und in andere, im Anwesende, das war mir ein bisschen zu komisch. Ich fand den Teil gut, wo unsere Gruppenwirbelsäule mit der Wirbelsäule des Hauses verschmolzen ist. Mhm. Ja. Das hat mir schon was gegeben. Haus. Ja. Ist die Wirbelsäule des Hauses tragend, oder? Ich glaube, die ist so ein Teeträger. Ja, gute Architektur hier. Ja. Also so sehen solche Meditationen aus, die auch ein Grundstein dieser Schule sind. Und wenn man das täglich macht und seine Wirbelsäule verschmelzt mit anderen Wirbelsäulen, dann ist man irgendwie, ja, steigt man halt auf in die fünfte Dimension. Also mir wächst also auf jeden Fall Mordlust. Und ich glaube, das ist auch perfekt, oder? Ja, ich weiß nicht, aber du darfst sie gerne frei ausleben. Ja? Ja, vor allem an diesen laut zwitschernden Vögeln, die gerade am Fenster vorbeigeflogen sind. Was fällt denen ein? Ja. Oh Mann. Gut, dann hoffen wir, dass wir es schaffen, diesen Aufstieg in die vierte, von euch fünfte genannte Dimension zu schaffen und machen jetzt nochmal eine kleine Pause. Ja. Glücklicherweise äußerten sich die lieben Figuren auf dieser Internetseite auch immer zu aktuellen Themen. Und ich glaube, du hast da dir was Schönes rausgesucht. Ja, ich habe ein wenig geguckt unter Aktuelles, was da so steht. Also hauptsächlich werden kommentiert aktuelle schlimme Ereignisse wie zum Beispiel Ölkatastrophe und Wahlabschlachten. Das ist aber auch schön, dass sie sich dazu äußern. Ja, aber es ist immer, ja, Die haben halt das Fachwissen. So viele negative Ereignisse mit so vielen positiven Seiten. Ja. Man nicht denkt, dass sie die haben. Sagt wieder Melek Metatron, dass er es euch ja schon immer gesagt hat. Ich weiß, ich glaube, da sind die Wale selber schuld, wenn die da hinschwimmen. Ich habe das ja schon positiv. Immer gesagt. Das ist gut, was die Wale sagen. Die reden auch selber noch. Also das ist. Ja, ich habe so CDs, wo die mit einem reden. Also ich hatte hier einen Abschnitt, der heißt, ich glaube, das war in dem großen Kapitel zu Wale und Waljagd. Da war ein Abschnitt, der hieß Die Nahrung der Dämonen. Da wurde am Anfang erst gesagt, das ist wie in den Geschichten von Captain Blaubär. Bär hier mit B-E-E-R geschrieben. Ihr kennt doch sicher noch diese große, dicke Blaubeere aus der Sendung mit der Maus, die man mit ihren kleinen anderen Bären Neffen. Dem Himbeer und Himbeer, Erdbeer und Gelbbeer. Vielleicht kennt ihr die auch unter dem Pseudonym Heidelbeer. Ja. Weil ganz abgesehen davon, dass dieser Vergleich überhaupt nicht hinhaut, ich weiß auch nicht, warum der da angebracht wurde und dann auch noch falsch. Also naja. Auf jeden Fall wird sich da geäußert zu Katastrophen aus dem letzten Jahrzehnt. Ich kann mal kurz vorlesen, was da so steht. Erinnern wir uns an den Concorde-Crash von Paris. Hätte er dort nicht stattgefunden, dann in New York. Es war schon 3 Tage vorher abzusehen. Ab dem Zeitpunkt, da dieses Ereignis auf Erden im geistigen Raum erlaubt und beschlossen worden war. An beiden Orten warteten gewaltige Kollektivdämonen auf das Flugzeug, um ihre Verabredung mit den Menschen einzuhalten. Gleiches geschah in Eschede, als der ICE in das Herz der dämonischen Finsternis raste. Und viele von uns erinnern sich vielleicht noch an die Schockwellen, die 3 Tage vor dem Crash im World Trade Center über die Erde gingen und uns lähmten. Ich erinnere mich. Oh. Ja. Ich glaube, manche von denen hatten sich auch verirrt von Eschede nach Enschede. Da war ja auch so ein Unfall. Die konnten das nicht so genau lesen, was sie sich aufgeschrieben haben. Die haben halt auch an beiden Orten gewartet. Ach so. Aber es ist schön, dass das beschlossen war, aber. Ja. Das war wieder vom Komitee, oder? Den Erzengelorden oder sowas. Ja, den Schwertern. Das Problem ist halt, dass sie das beschließen und dann passiert das und dann teilen die das aber immer erst den Medien mit. Ja. Das wäre gut, wenn die Medien das auch schon vorher erfahren könnten, aber die machen das immer geheim, die Dämonenenergien. Ja. Also das ist halt wirklich dieser schlimme Teil bei den Sachen, dass die immer sowas erzählen. So, ja, das ist halt selber schuld. Ist immer so, ja, entweder selber schuld, wenn einem was Schlimmes passiert ist, oder das ist alles Teil eines Plans. Ja, und es steht auch explizit drin, das hat auch alles was Gutes an sich, weil Tod ist eigentlich was Gutes. Vor allen Dingen, wenn man mit dem ICE in den Tod fährt. Sehr schön. Und dann, ja genau, dann gab es halt wieder keine Suppe. Chili con carne nur bis Köln. So. Ja, da gab es einen Abschnitt, der hieß auch Das Gute am Tod. Und da kann ich auch kurz das vorlesen. Dieses Öffnen der Tore geschieht auf vielfache Art. Also der Tod, Toröffner zum Tod. Toröffner sind die Natur. Bissige Tiere, giftige Pflanzen und gefährliche Landschaften. Die Elemente Wind, Wasser, Erd- und Feuerkatastrophen. Technische Anlagen sowie menschliche Gewaltakte. Jede Toröffnung ist aus Sicht der geistigen Reiche heilig und vollkommen. Technische Anlagen. Ja. Sag mal, die heilige Toröffnung zu Hiroshima. Ja. So wird's immer, so steht's in den Geschichten. Ich frage mich immer, verstehen die den Scheiß selbst noch, den die da so verzapfen? Weil das ist ja eine wahllose Aneinanderreihung von irgendwas. Ja. Das ist halt also auch sehen die selbst ein System dahinter, oder? Ich frage mich halt, was man da auch für Handlungsanweisungen draus ziehen soll, wenn man sagt, es ist eh alles total egal, weil alles hat einen Plan, dann kann man es ja eh lassen. Dann wartet man halt, bis Melek Metatron beschließt, dass man morgen stirbt auf seinem Weg zur Schule, und dann ist es aber total okay. Ja, und dann hinterher schön. Den Eltern sagen, ich wusste das schon vorher. Richtig. Das war schon 3 Tage vorher beschlossen. Und übrigens ist es heilig und vollkommen, was mit ihrem Kind passiert wurde. Als es ich weiß auch nicht. Nee, ob die wissen, was sie sagen, kein Plan. Also mir kommt es immer so vor, als wenn da Aufzählungen kommen, dann wird es einfach, es kommen so 3 Sachen, die zusammenpassen, und danach 2 Sachen, die komplett einen aus der Bahn werfen, dass man irgendwie verwirrt wird und dann nicht mehr weiß, was passiert oder was da steht. Weil dann kann man nichts mehr dagegen sagen. Naturgewalten und Umweltkatastrophen, bla bla bla, und die Natur und menschliches Wirken und Waffen. Und technische Geräte. Ja, und Quantenphysik. Ja, das ist ja eh deren Lieblingsthema, immer dieser Quantenphysik-Quatsch. Die denken ja irgendwie, Quantenphysik bedeutet, ich darf mir alles ausdenken. Ja, Quantenphysik bedeutet, da kann keiner was gegen sagen. Richtig, das ist Quantenphysik, das ist nicht nur normale Physik. Richtig, gute Laune. Ja gut, und dann wird sogar noch auf die Wale eingegangen, weil die ja eigentlich in der Überschrift genannt waren. Also das Gute an Walen ist, das ist gar nicht so schlimm, dass wir die töten, weil sie sterben gerne, sie opfern sich gerne für uns Menschen, damit wir halt errettet werden. Mhm. Ja, also, das war bei Doctor Who in der zweiten Folge der letzten Staffel. Richtig, so genau war das. Da war Großbritannien auf dem Rücken eines Space-Wals. Und ist durch den Weltraum geflogen und am Ende ist rausgekommen, dass sie den Wal gar nicht unterjocht hatten, sondern dass er sich den Menschen freiwillig geholfen hat. Das ist unter nett. Schmerzen. Genau, aber die Wale teilen dann noch Star Folgendes. Trek 4. Es ist nicht so, dass die Wale das völlig unkritisch sehen. Sie teilen dann noch Folgendes mit. Und dann tut das, was wir gerne täten, aber nicht tun können. Voller Liebe und Mitgefühl übertragt in unserem Namen unseren Todesschmerz auf jene Menschen, die uns jagen und töten, ohne sich dieses heiligen Aktes bewusst zu sein, ohne unsere Geschenke annehmen zu können. Das ist eine ziemlich gute Taktik, die da fahren, sich freiwillig töten zu lassen und dann aber sagen, teilt ihnen unseren Todesschmerz mit. Ja, vor allen Dingen, voller Liebe teile ich dir meinen Todesschmerz mit. Ja. Das ist etwas, was man sehr gut voller Liebe machen das kann. Das beweist, Delfine und Wale sind ziemlich dumme Tiere. Ja. Aber sie reden mit uns. Ja, und das führt uns auch gleich zum nächsten Thema, denn wir haben in unserer Sparte, das Elixier, ein Quell nie endender Freude. Ja. Also um es nochmal ganz kurz jetzt hier wieder in geordnete Bahn zu bringen, es ist ein neues Elixier rausgekommen und eines der Themen in diesem Elixier oder das Hauptthema ist Titelthema neue Formen der Tierkommunikation und diesmal den Bericht dazu geschrieben hat eine, die schon vom Namen her sehr viel mit Tieren zu tun hat, unsere Kristallmenschin Sabrina Wolf, nicht wahr? Sabine Wolf. Und ja, sie hat auch einen Artikel geschrieben, aber der ist ziemlich wirr und der ist nicht so, es gibt wesentlich bessere Artikel in dem LXC über Tierkommunikation. Das stimmt. Zum Beispiel der Artikel von Helen Gerber-Sirin. Ja, der ist... Wollt ihr was zu diesem Artikel sagen? Famoso fantastisch, wenn man das so sagen darf. In dem Artikel Eine Altsprache neu entdeckt von Helen Gerber-Sirin geht es um Telepathie. Wie verhält es sich mit der Telepathie? Henrik, du weißt auch Bescheid. Mit der Telepathie? Ich glaube, das war so, dass wir ist uns die Telepathie als Kommunikationsweg angeboren, als Menschen, aber sie wird uns schon in frühen Jahren entlernt. Und es ist jetzt eigentlich von Frau Helen Gerber-Sirin, die kann uns das wieder beibringen mit ihren Seminaren, wie man Telepathie anwendet. Weil Telepathie ist ja eigentlich die übergeordnete Kommunikationsweise. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal kurz für so eine halbe Minute auf Telepathie weiter. Ja. Nein. Ich kann das nicht. Bei mir ist das schon wegsozialisiert. Ja, bei mir auch leider. Aber vielleicht auch nicht die beste Sprache für Podcasts. Nee, also wenn ihr irgendwann mal da beim Hören gedacht habt, die haben da doch noch mehr gesagt, was war so undeutlich, dann war das Telepathie. Auch manchmal dieses Übersteuern, dann haben wir nur zu laut gedacht. Also. Ja, aber hier geht's ja um Telepathie mit Tieren. Ja, also der erste Schritt, um das wieder zu erlernen, den man vorher begehen muss, ist, wie es auch schon beim letzten Mal vorkam, man muss sich davon überzeugen, dass das, was man denkt, dass das nicht Einbildung ist, sondern dass das stimmt. Das ist immer der erste Schritt. Man muss den inneren Kritiker beschwichtigen und immer sagen, das denke ich mir jetzt gar nicht aus, sondern das ist alles echt, was ich hier fühle. Und dann kann man halt in diese Schule gehen, ein paar Kurse machen, wo man dann lernt, wie man mit Tieren reden kann, telepathisch. Und dass die Tiere dann auch sehr viel Humor haben und und kreativ sind. Das ist gut, was Tiere dann alles einem erzählen können. Ja. Können dann zum Beispiel daran erinnern, dass man seinen Regenschirm nicht vergisst. Das wird hier wortwörtlich gesagt. Ja, oder dass ein anderes Tier in einem Maschendrahtzaun verheddert ist oder sowas und Hilfe benötigt. Was lässt sie? Der kleine Kater Charlie ist im Drahtzaun verheddert. Ich finde es ätzend. Dann die bellen wieder hinter einem, dass man sich erschrickt und dann seine Wurstsemmel fallen lässt. Und dann lösen sie auch Kriminalfälle. Und schnuppern Gas in Häusern. Ja, also, und Tierkommunikation, also das Erlernen, ist ja auch wie das Autofahren, ne? hat sie ja auch hier. Genau, es ist zuerst mühsam und verkrampft, aber später macht man das mit Selbstverständlichkeit. Richtig, und da, und hoffentlich wirkt man die Katze auch nicht ab. Hoffentlich hat man nicht auf einer Dieselkatze gelernt, oder? Du musst dann eben Benziner fahren. Ja, bestimmt. Also wieder an. Ich weiß noch nicht, Fahrschwierigkeiten. Was ihr für Tiererfahrungen habt, aber was würdet ihr mit euren Haustieren, worüber würdet ihr euch unterhalten? Also ich unterhalte mich ja jetzt schon immer viel mit den Katzen. Genau, du als Katzenvater. Wir haben ja jetzt Katzen und früher, oder was heißt früher, am Anfang haben wir mit den Katzen noch sehr viel geredet im Sinne von, wie süß, ach hallo, wie geht's dir? Und jetzt hat sich doch unsere Kommunikationsrichtung eher geändert zu, nein, runter, nein, nicht auf das Klavier. Und was muss ich sagen, man merkt der Katze sofort an, dass sie alles vollkommen versteht. Und die ist ja auch sehr lustig, also sehr humorvoll. Die erzählt immer gute Witze, zum Beispiel den Witz, ich falle irgendwo runter, immer sehr gut. Ja, ich glaube, unsere Hunde wird uns hauptsächlich davon erzählen, welchen leckeren Kadaver sie wieder gefressen haben und welche Objekte sie verschluckt haben, um fast zu sterben, wenn der Mensch sie nicht gerettet hätte. Und die Hündin von Frau Sirin hat ihr verraten, was sich ihre Mutter zum Geburtstag gewünscht hat. Das war nicht gut. Aber sie schreibt leider nicht, was das war. Ich weiß genau, was es war. Ein großer Knochen. Ja. Ein großer Knochen. Oder vergraben kann. Oder Pansen. Die Hunde, die ich kenne in meinem Leben, die sind nicht so klug, dass ich mich mit denen unterhalten möchte. Die haben, glaube ich, nicht viel Interessantes zu erzählen. Aber ich finde es ja gut, die andere Frau, die Ilona Silke, die den nächsten Artikel über Delfine gemacht hat, die hat ja eine sehr spannende These aufgestellt, indem sie diese Geschichte erzählt hat, wie sie aufs Meer rausgeschwommen ist. Habt ihr das gesehen? Ja. Das fand ich sehr gut. Da hat sie, sie ist aufs Meer rausgeschwommen und haben ihr Delfine und ihren Begleitern mitgeteilt, dass sie, wenn sie jetzt zurückschwimmen, es jetzt noch gerade zurückschaffen an Land und sonst ertrinken. Und daraus zieht sie den Schluss, dass entweder Delfine nur kommunizieren können sie auf jeden Fall und sie können vielleicht ihre Mitschwimmer im Meer einschätzen, aber vielleicht können sie auch in die Zukunft sehen. Habe ich daraus so gezogen. Das fand ich gut, dass Tiere nicht nur kommunizieren können, sondern auch Hellsehern sind. Ja, aber sie hat es ja auch wissenschaftlich hinterlegt und verbirgt. Und sie zieht ihre wissenschaftlichen Artikel alle, bezieht sie von web.de. Ja, genau. Das Portal. Web. Ja, das war schön, dass sie sich auf eine Nachricht aus dem Internetportal web.de berufen hat. Ja, sehr schön. Von der Gesellschaft 1&1 Internet herausgebrachtes Journal zu diversen Themen, zum Beispiel oft auch was über Lindsay Lohan. Ja, peer-reviewed, also man kann klicken, wenn es einem gefällt. Welche Stars haben sich mal so ausgezogen in der letzten Zeit? Genau, und Tierkommunikation. Ja, ich habe noch einen Nachtrag zu der Frau Sirin. Die hat auch eine Internetseite. www.mittierenreden, ein Wort.ch. Ja. Ja, da hat sie halt eine Übersicht über die Schulung etc. Oder auch, wenn man jetzt nicht selber lernen will, mit den Tieren telepathisch Kontakt aufzunehmen, dann kann man das auch durch sie machen. Ja. Und zwar läuft es dann so ab, man macht einen Termin aus mit ihr, dann muss man das Tier für diesen Termin vorbereiten, also es muss gut gegessen haben, muss sauber sein und muss sich pudelwohl fühlen, wenn es ein Hund ist. Und war das in Anführungszeichen geschrieben? Pudelwohl? Ja. Nee, das habe ich. Schade. Das ist ein Smiley hinter gewesen. Du bist ja fast so witzig wie so ein Tier. Ja, fast kosmischer Humor. Ja, und dann ruft sie einen halt an. Und nimmt dann, während sie mit einem telefoniert, auch Kontakt mit dem Tier auf und sagt einem dann, was das Tier denkt. Cool, das könnte man eigentlich mal ausprobieren mit deiner Katze. Das ist echt praktisch, dass es so über diese Distanz funktioniert. Ja. Man muss nicht mal, das Tier muss nicht mal im selben Raum sein mit dem, der telefoniert. Also es kann irgendwo sein. Ja, das ist das Coole an Telepathie. Wenn man Telepathie erstmal erlernt hat, dann geht auch die Handyrechnung ganz schön runter. Ja, das ist dann natürlich auch nicht umsonst. Zwar kostet das pro 15 Minuten 65 Schweizer Franken. Das sind ungefähr 45 Euro. Ah, danke. Was? Und wenn es über 15 gleich. Minuten geht oder es mehr als drei Tiere sind, mehr drei Tiere auf einmal geht, dann kostet es 105 Schweizer Franken, also ungefähr 80 Euro. Und maximal darf das eine halbe Stunde dauern. Vielleicht ist das dann sonst zu viel für das Tier. Ja, oder für sie ist es sehr anstrengend, wenn man die ganze Zeit sein Gehirn benutzen muss. Kann man da jedes Tier machen? Oder? Ja, geht jedes Tier. Also ich hatte ja mal so einen Maikäfer eine Zeit lang, so zwei Wochen in so einem Salatblatt-Behältnis. Ja. Also, das wäre awesome, wenn ihr die Silberfische aus meiner Wohnung raus teleportieren könnte. Ja, also das wäre mir das wert. Du musst dir halt immer sagen, am besten ein Foto schicken von dem Tier und sagen, wieso seine Lebensumstände sind. Es kommt immer raus nachts und erschreckt mich, wenn ich ins Bett gehen möchte. Ja. Interessant ist auch, dass versäumte Termine müssen leider auch mit 30 Euro berechnet werden. Ja. Also wenn das Tier dann nicht bereit ist, ist halt Pech. Ach. Aber ich glaube, ja. Katzenbesitzer zahlen also so das Fünffache. Ich glaube, die Tarife sind in manchen Bordellen sogar besser. Könnte ich gut sein. Ja, und dann Elixier gibt es auch noch eine Kolumne zu dem Thema von Antje Müller. Ah ja, das und ist doch die begabte Grafikdesignerin des Richtig. Elixiers. Ah ja. Genau. Und sie schreibt hier auch was über Tierkommunikation. Und sie schreibt hier: mit fremden oder gar wilden Tieren reden wir in unserem Kulturkreis eher nicht. Sicherheitshalber, man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Ja. Nicht, dass man beleidigt wird von so nicht, einem Fox. Nicht, dass sie was Doofes sagen. Ja, und zu dem Thema muss ich noch kurz was sagen. Ja. Mit dem Thema Fox. Nämlich, vor kurzem kam die Nachricht im Fernsehen, dass in einer Stadt wurde der Schuhdieb gefangen. Ein Dieb hatte immer Schuhe geklaut. Ja. Und es hat sich herausgestellt, es war ein Fuchs, der in der ganzen Stadt Schuhe geklaut hat und sie in seinen Bau gezogen hat. Und der Bau war dann voll von Schuhen. Das ist ein Fuchs. Ja, das ist ein postapokalyptischer Fuchs, der sich so sein Haus aus Schuhen baut und hat aus Bäumen oder so. Und die Leute haben halt gedacht, das ist irgendein anderer Mensch und waren alle misstrauisch gegeneinander. Aber dann kam halt raus, ein Fuchs hatte 250 Schuhe geklaut. Gut, das war jetzt nur ein kleiner Zwischenspiel. Mit dem würde ich auch gerne reden. Der hat bestimmt einiges zu erzählen. Der hat bestimmt viel zu interessant, sagen. Interessant, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Ich hab's im Fernsehen. Das war wie bei X-Factor. Ja. Ich bin Jonathan Frakes. Jonathan Frakes kann ich nicht rausfinden, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber die Antje Müller hat einen herrlichen Schreibstil, finde ich. Das ist total gut. Sie hat ganz viele rhetorische, oder wie sagt man bei geschriebenen Texten, ist das auch rhetorische Mittel? Ja, sie hat das rhetorische Mittel, Ausrufezeichen in Klammern, das benutzt sie immer sehr gut. Aber diese Kolumne hat ja eigentlich auch die Kernaussage, dass das, was uns zurückhält, mit Tieren zu reden, ist ja eigentlich die Frage, ob wir wirklich wissen wollen, was unser Haustier von unseren Eigenheiten ist. Genau, ja, dass sie uns ja beobachten in unseren intimsten Momenten. Ja. Ich will das nicht wissen. Was? Ich lasse das lieber. Ja. Was diese Tiere so alles sehen müssen in deinem Leben. Ja. Ja. Was die Menschen so treiben. Ja. Also die gucken schon immer so, als würden sie denken, was machen die denn da wieder Dummes? Aber halt, wenn man irgendwas macht wie... Ich gehe jetzt lieber Insekten. Klavier spielen. Ich esse mal diese Biene. Ja. Aua, aua, aua. Ich muss ins Krankenhaus. Das macht für meinen Besitzer 100.000 Euro. Gut, dass es den Mensch gibt, sonst wäre ich jetzt tot. Ja. Oh Mann. Und zum Thema Tierkommunikation gibt es dann am Ende das Elixierheft, das gibt es auch noch einen kleinen Buchtipp von mir. Ja. Der ist die Botschaft der Wale und Delfine, das ist ein Live-Channeling. Das war gut. Ist kein Buchtipp, das ist ein CD-Tipp, ich muss mich korrigieren. Ach, schade, ich dachte, das wäre ein Buch, wo auf 200 Seiten immer steht. Ja. Wie kann man, Naja, auf jeden Fall schreibt sie eine lustige Anekdote. Ist übrigens auch geschrieben von der Elfenbeauftragten Sian. Also sie ist auch für Wale zuständig. Ja. Und sie die Elfen der Meere. Richtig, sie gibt hier die schöne Anekdote. 2007 schwammen eine Walmutter und ihr Baby nach San Francisco, um auf die Walebene aufmerksam zu machen. Viele Menschen bangten um ihr Leben. Die Durchgabe war... Gefahr, der Wal. Ja, der Wal, der gibt die Walebene durch. Die Durchgabe war am Mittwochabend und am Freitag, zwei Tage später, sind sie zurück ins Meer geschwommen. So schnell, dass die Boote nicht mehr mitkamen. Überraschend, ganz plötzlich und aus unerklärlichen Gründen stand in allen Zeitungsartikeln, wir müssen mal raussuchen, ob das tatsächlich drin stand. Da stehen dann unerklärlich. Ja, richtig. Der schwimmt viel zu schnell. Ja. Wenn er mit dieser Geschwindigkeit mit San Francisco kollidiert, gibt's ein neues Erdbeben. Ja. Und ihr fragt euch jetzt, was wollten die Wale denn von uns? Von der Walebene kam die Bitte, ihre kostbaren Botschaften hörbar zu machen. Und hier ist sie, die Botschaft der Wale und Delfine auf CD. Gut, dass sie gerade anwesend war. Ja, immer auf die Wale hören und diese CD bitte kaufen. Sehr schön. Und ist denn das, was auf der Wal-CD da drauf ist, sind das Walgesänge oder ist das übersetzt in unsere Sprache? Ich weiß es nicht, aber... Weil ich verstehe keine Walsprache. Du musst nur die Vokale gegen Konsonanten und andere Vokale austauschen, dann weißt du genau. Das ist wie die Elohim-Lichtsprache. Ja, nur das ist ein bisschen schwieriger, als bei einem Vokal so 26 andere Buchstaben sein können. Ja. Genau. Ist doch was. Ist doch schon mal etwas. Ja. Ja. So viel zu Büchern, sonst ist nicht so viel Spannendes drin. Nur zersägt eure Doppelbetten und in Klammern macht Rollen drunter. Ja, und ihr müsst natürlich noch nennen den absoluten Stargast, der dieses Mal bei einer, also Konferenz? Erschreckende Entdeckung. Eine erschreckende Entdeckung, das richtig. Das ist auf Seite 33 im Elixier. Zwar geht es um den Saint-Germain-Kongress in Hamburg. In Hamburg. Auch Zukunftskongress 2010 genannt. Ja. Und da haben wir jemanden entdeckt. Wer ist dieser jemand? Man traut es sich kaum zu sagen. Also, wer möchte es sagen? Ich kann es gar nicht. Ich? Okay. Sabrina Fox. Richtig. Nein. Nein, falsch. Das war die falsche Antwort. Die richtige Antwort ist Joey Kelly. Oh nein. Joey Kelly. Also, der hält einen Vortrag über eigentlich nur darum, dass man immer... Man Iron Man machen richtig muss. Also ich habe mir das sonst noch ein bisschen mal angeschaut, was er so macht, und habe geschaut, also erstmal war ich total überrascht, dass er da ist, weil ich dachte bisher nicht, dass er mit so Esoterik-Sachen in Verbindung ist, aber was es eher scheint, ist, dass er, sagen wir mal, zu niemandem Nein sagt, wenn er ihm das Geld gibt. Also was ich sonst gesehen habe, wo er sonst so auftritt, das sind manchmal schon solche Sachen in der Art, aber er macht selbst nichts Großartiges damit. Was er schon macht, ist so Werbung für so zum Beispiel diesen komischen Fruchtsaft mit ganz viel Energie, wo unten ein Magnet dran ist, der den Fruchtsaft energetisch aktiviert. Also auch totaler Quatsch und so Nepp. Aber richtig aktiv ist er anscheinend nicht in der Szene. Aber ich finde es schon, er muss halt wissen, dass er damit den Glaubwürdigkeit verschafft, die sie nicht verdient haben. Ja. Also auf meiner Beliebtheitsskala ist auf jeden Fall, ist er auf jeden Fall deutlich abgesagt. Ich sag nur why, Joey Kelly. Warum? Ja. Tell me why. Reichen dir die Gewinne beim Stockerrennen und so weiter nicht? Vielleicht Bock-WM. Wünscht er sich einfach manchmal, er wäre ein Engel. Ja. Oh Mann. Oh. Das hört gar nicht auf. Oh. Ja, aber ich habe gesehen auf seiner Homepage, da macht er ja nur so, da hat er ja nur eigentlich, oder Vorträge, nur ein Vortragsthema, über das man ihn buchen kann, dass er dann Vorträge hält oder so, ne? Also er hat nicht da jetzt stehen, dass er so groß an den Saint-Germain glaubt oder so. Nee, redet auch, glaube ich, nie wirklich über Saint-Germain, sondern über Erfolg oder über so. Über körperliche Fitness, glaube ich. Über Management der Kelly Family. Ja, dass man immer so powern muss und dann schafft man alles. Das ist, glaube ich, sein Thema. Ah, okay. Also, aber trotzdem. Ja, aber es ist gut, dass er sich einreiht in eine Reihe von Leuten wie Barbara Bessen und hier Robert Betz und so, die auch sonst und immer. Samantha Fox. Ja. Nein, Sabrina. Wer kommt sonst noch? Traurig. Dr. Fritz. Nee, da kommt leider nicht. Damit haben wir zum Elixier eigentlich so gut wie alles gesagt. Ja. Es wiederholt sich halt auch immer wieder von Ausgabe zu Ausgabe. Also es ist natürlich auch wieder der Elfengärtner etc. dabei, aber den haben wir jetzt ja vorgestellt. Aber ist doch Vostag Maximus dabei, Maximieren von natürlichen Energien. Oh, scheiße, Die intelligente. Gut, dass wir explicit Scheiße. Vostag Maximus. Ja, erzählt was über Vostag Maximus. Von Wire Umwelttechnik, ein großartiges Gerät, das sieht aus wie ein, wie heißt das, so ein... Wie so ein Badezimmerschrank. Ja, so ein Badezimmerschrank, wo man seine, wo man einen Spiegel in der Mitte hat und dann so seine Mullbinden drin aufbewahrt. Also Apothekenschränkchen. Ja. Aber da drin sind statt diesen Sachen sind da drin Neonröhren, so wie es aussieht auf dem Foto. Ja. Und ich glaube, das und Henrik, wozu brauche ich einen Vostag Maximus? Ich weiß es nicht. Ist das nicht irgendein so Sexding? Ungefähr. Also man schließt es an seinen Stromversorgerkasten. Und dann, was ist denn ein Stromversorgerkasten? Das, was Strom ist, Wir brauchen den Haken. Ja. Also auf jeden Fall alle Physiker oder Elektriker. Also ihr seid nicht so die Verkaufsprofis. Ich glaube, wir müssen halt, wir bei Naturwissenschaften. Nein, das ist so, man benutzt das auf jeden Fall, um seinen Energieverbrauch zu senken. Vom Haus bis zu 30% kann man, sich das installieren lässt, man muss es gar nicht selber anschließen. Die Leute von Wire Umwelttechnik kommen zu einem nach Hause und installieren einem diesen Neonröhrenkoffer irgendwo am Stromnetz und damit spart man Energie und man energetisiert seine Energie. Also irgendwie nimmt das Ding aus dem Magnetfeld. Ist das so freie Energie? Nimmt das freie Energie auf und speist sie halt in das Stromsystem mit ein, halt extra Elektronen und beschleunigt das Ganze noch. Mhm. Und dann... Ja, beschleunigt das. Ja, irgendwie schon. Der Stromfluss ist schneller und deswegen effektiver. Das ist Quatsch. Das ist so, steht's da halt. Aber Strom fließt ganz langsam. Na egal. Ja, auf jeden Fall ist ganz lustig, dass auf der Internetseite. Das sind aber total gute hier noch Sachen, was da dabei steht. Das ist nämlich Schweizer Qualitätsprodukt. Ja, das stimmt. Also da kann man jetzt nicht so einfach kommen und sagen, das klappt vielleicht nicht. Das ist ein Schweizer Qualitätsprodukt. Ja, aber gut ist, dass auf der Internetseite selber steht, ganz unten, wenn man runterscrollt, die Wirkung ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Ja. Das ist schön, wenn sie das wenigstens selber zugeben, dass sie Quatsch verkaufen. Ja. Es funktioniert nicht. Aber dafür kann man auf der Internetseite sich auch bewerben für Jobs so als Verkaufsmanager von Wire Umwelttechnik. Aber ich habe erst überlegt, mit dem Gedanken gespielt, ob ich mich da bewerben sollte. Und dann wusste ich nicht, ob man sich strafbar macht, wenn man wissentlich was verkauft, was nicht funktioniert. Ja, aber da musst du auch noch lernen, den Kunden zu erzählen, was Vostag Maximus denn ist. Wir haben uns sehr, sehr gut geschlagen. Kaufen Sie diesen Kasten mit den Neonröhren. Ja. Den Kasten, der sieht so aus wie ein Badezimmer. Haben wir denn in unserer Rubrik Fundsachen sonst noch etwas? Ich habe jetzt nichts weiter, nee. Ja, sollen wir jetzt weitermachen mit den kleinen Sachen da? Oder? Ja, du hattest ja noch was. Ja, natürlich gibt's da noch was. Also ich habe noch so ein paar aktuelle Sachen gefunden, nämlich einmal zum Thema WM. Also sehr, sehr schönes Thema momentan. Da gibt's natürlich viele schöne Sachen. Es gibt ja in Deutschland im Fernsehen diesen Octopus, ist es glaube ich, nicht wahr? Ja. Der Spiele vorhersagt. Paul. Ja, und das ist natürlich so bei uns das Abstruse, was es zu dem Thema gibt. Aber in Südafrika gibt's noch unsinnigere Sachen. Nämlich gibt es dort Leute, also natürlich kann man jetzt momentan viel Geld machen, indem man auf Spiele wettet und dann gewinnt. Was es da gibt für eine Technik, die die Leute in Südafrika benutzen, ist, dass sie Geier töten, ihre Gehirne rausnehmen, dann trocknen und danach rauchen. Und das, denken manche, gibt ihnen magische Kräfte, mit denen sie Spiele vorhersagen können. Diese Wilden. Also, das ist wirklich ein bisschen eine komische Angelegenheit. Aber ja. Ist das verbrieft? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das klingt sowieso. Also, was heißt verbrieft? Ich habe es jetzt schon aus mehreren Quellen gehört. Ich kann es nicht 100% sagen, ob es wirklich richtig ist. Aber ich habe schon aus verschiedensten Quellen gehört. Also zum Teil von anderen so Skeptiker-Webseiten oder sowas. Obwohl das natürlich nichts heißen muss. Aber auch von einer Seite, wo ich beim schnellen Googlen nochmal drauf gekommen war, von einem praktizierenden Ritualmagier, der darüber auch einen Blog-Eintrag geschrieben hat. Der war aber nicht nur Ritualmagier, also satanistischer Ritualmagier, sondern auch Softwareentwickler. Um das Feld mal wieder ein bisschen weiter zu fassen. Aber ja, also das ist doch interessant, was sich so Leute wohl denken bei diesem Thema, in Zukunft vorhersagen. Es sind halt alles so komische, magische Rituale und irgendwas muss hauptsächlich eklig sein anscheinend und dann wird es schon irgendeine Wirkung haben. Sonst würde es ja jeder machen. Ja, das geht ja nicht. Dann würden Leute sofort merken, das geht ja gar nicht, wenn sie ihr erstes Geiergehirn rauchen. Aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Das klingt so wie, wir sind im 19. Jahrhundert und überlegen mal, was die Leute in Südafrika so anstellen. Ja. Ist ja bekannt eigentlich, dass Geier sehr viel über Fußball wissen. Man sagt ja auch, weiß der Geier. Er weiß sehr viel. Genau, also das war jetzt eher ein humoristisches Thema, dann ein eher trauriges Thema. Also es gibt ja in Deutschland den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der von unserem Geld bezahlt wird und die machen auch zum Teil Podcasts, was ja erstmal eine sehr löbliche Sache ist und noch schöner ist, wenn es Wissenschaftspodcasts sind. Und ich glaube, der Podcast, der bei uns in derselben Rubrik der Nummer 1 ist, ist eben dieser IQ Wissenschaft und Forschung vom Bayerischen Rundfunk 2. Und die haben letztens einen Bericht gemacht über Homöopathie und der war ganz, ganz schrecklich. Also ich kann nicht empfehlen, sich den anzuhören, weil es ist einfach nur, die ganze Zeit ist man wütend, was die da erzählen. Haben die gelogen über Homöopathie? Haben die gesagt, das funktioniert nicht? Richtig. Oder was? Also es war wirklich ganz schlimm. Es wurde die ganze Zeit nur gesagt, Homöopathie, das sei ja irgendwie alles ganz toll und das sei ja viel schöner als reguläre Medizin, also immer so die Schulmedizin, als ob das so irgendwie Leute wären, die so mit so einem bösen Blick und so einem Rohrstock da stehen. Rohrstock in der Hand. Richtig. Und dann sagt Pfeiffer mit wie viel. Schüttel sich mal aus. Und dann, also das ist wirklich ganz schlimm. Und es kommen halt ein paar kritische Stimmen zu Wort in diesem Podcast oder in dieser Sendung. Es ist halt eine Sendung, die zum Podcast gemacht wurde. Und diese Stimmen reden alle mit so einer total überheblichen, komischen, also es ist halt immer zitiert nur und immer so, ja, diese Homöopathen, bla bla bla bla. Also es ist ganz, ganz schrecklich gemacht. Und immer wenn, wenn Leuten, die halt Homöopathie gut finden, was erzählen, dann kommt so, wenn die halt eine Krankheit hatten, kommt so eine Klaviermusik, so und dann erzählen die halt, ja, ich hatte immer so einen Ausschlag und dann ging der irgendwann weg, nachdem ich Homöopathie genommen habe. Also ja, die meisten Leute, die da, also es sind halt viele so Anekdotenberichte und auch ein Kind, das irgendwie immer, das hatte immer Schmerzen im Bein und man wusste nicht, was es ist. Und dann hat es Homöopathie gekriegt, danach war es wieder besser. Also es sind lauter so Sachen, wo man hatte so diffuse Sachen und irgendwas ist ja da passiert und es war alles nie richtig bedrohlich eigentlich. Und was dann eine sagt zum Beispiel, es gibt anscheinend, ich habe jetzt vergessen wo genau, aber es gibt halt eine Klinik, eine Kinderklinik, die auch eine homöopathische Abteilung hat. Mhm. Und das ist ja schon mal ziemlich schlimm eigentlich. Aber jedenfalls hat da die Ärztin gesagt, was ganz Komisches, nämlich, das sei gut, wenn ein Kind zum Beispiel kommen würde mit Fieber, dann müsste man nicht nur die Symptome ändern, sondern man könnte ein homöopathisches Mittel geben. Wenn das Kind aber käme und es sähe nach einer bakteriellen Infektion aus und man würde denken, es hat eine Meningitis, dann muss man natürlich Antibiotika nehmen. Also so im Sinne von, wenn es was Schlimmes ist, dann brauchen wir echte Medizin. Ja. Ich meine, das ist ja schön, das kann man ja auch so sagen, so im Sinne von, ja, wenn die Leute nur irgendwas schlucken wollen, dann sollen sie halt die homöopathischen Mittel nehmen. Aber ja, der ganze Tenor dieses Podcasts war halt, Homöopathie funktioniert eigentlich schon. Und dazu gibt ja etliche Studien zu dem Thema Homöopathie und die haben, also alle guten Studien und Metastudien zu dem Thema haben dann ergeben natürlich, dass es nicht hilft. Weil es ist einfach wie bei jedem anderen Medikament, es ist ja nicht so, was ja oft gesagt wird, ist, wer heilt, hat Recht von denen. Und genauso funktioniert unsere Medizin. Ja. Wir wissen nicht, wie etliche Medizin funktioniert, aber wir haben es getestet und es funktioniert einfach. Und Homöopathie wurde entsprechend auch getestet und die Studien sagen halt, es funktioniert nicht. Also damit könnte die Sache eigentlich vorbei sein. Aber jetzt sagt ein Statistiker, hat sich diese Studie angeguckt, eine Metastudie, und hatte gesagt, dass da ja ganz erhebliche Probleme drin seien. Und dann haben sie so gesagt, was er so sagt, und es war ein bisschen unergiebig. Und dann habe ich später eben auf esowatch.de, ist auch eine gute Seite, gelesen, dass dieser Mensch, dieser Statistiker, zufälligerweise arbeitet bei einer Förderstiftung für Homöopathie. Ah. Also das wurde in dem Bericht auch nicht gesagt. Und ja, das sind halt schon Sachen, da müsste man gerade in einer Wissenschaftssendung, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, kann man nicht so ein Thema besprechen, ohne dann immer genau zu sagen, wer zu welcher Partei jetzt gehört. Und nicht so tun, als sei das jetzt einer, der das nur irgendwie gut findet oder der das jetzt mal ganz nüchtern untersucht hat. Der freie Statistiker. Ja, der freie arbeitende Statistiker. Außerdem ist das ja auch bescheuert. Man kann an allen Studien irgendwelche Löcher so mit Statistikern nachweisen. Ich meine, das ist ganz schwierig, sowas, eine gute Studie zu machen, aber trotzdem, wenn alle Studien sagen, das funktioniert. Kann man halt alle Studien gleichberechtigt behandelt, egal wie sie durchgeführt werden. Das ist es halt. Immer diesen Metastudien werden natürlich also was der Statistiker zum Teil bemängelt hat, ist halt, welche Studien ausgewählt worden sind. Und es ist nun mal so, es gibt einen Unterschied, welche Studien man auswählen kann oder welche nicht. Wenn eine Studie nicht doppelblind durchgeführt wurde, nicht ordentlich randomisiert, dann ist es halt alles eine Sache, ja, das kann funktionieren oder nicht, das Ergebnis kann verwendbar sein oder nicht. Wenn man halt die besten Studien nimmt und die zusammenfügt, dann kommt da immer raus, dass Homöopathie nicht funktioniert. Und fand ich dann doch schon wieder mal ein bisschen erschreckend, dass bei uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk anscheinend das vollkommen ohne Probleme möglich ist, eine Folge zu machen, die auch sagt, ja, Kinder sollen das nehmen, weil es gibt ja eben auch unter Homöopathen viele Impfgegner und das ist dann natürlich besonders schön, dann werden die Kinder alle noch kranker und also es ist wirklich keine schöne Sache und ich hoffe, dass man sowas nicht mehr hören muss in Zukunft, aber ich befürchte doch. Ja, aber wenigstens haben sie nicht über den Tee, der im Elixier stand, berichtet, der Krebs heilen kann. Ja, der Krebsheiltee. Der Indianertee, der so aus ganz normalen Gartenkräutern zusammengesetzt wird und dann Krebs heilt. Das finde ich auch sehr schön. Für 20 Euro die 3 Teebeutel. Ja, das ist gut. So sollte man Leuten Hoffnung machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut. Ich denke, das war's für heute. Und wir sagen auf Wiedersehen und arbeitet weiter, liebe Lichtarbeiter. Und wir sehen uns in der nächsten Dimension. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Hackfleisch. 60 Kilo Hackfleisch? Was kostet ja jede Woche ganz schön viel Geld. Ja.